Meine Damen und Herren, Sie hören die spannende Folge unseres Hörspiels Der Fluch des Föhn, irgendwo am breiten Strand der Wüste Sahara. Meine Herrschaften, ich habe diesen Föhn genau untersucht. Ach. Wir haben alles hier, was wir brauchen, um einen neuen Föhn zu bauen. Einen Moment. Mal sehen, ob ich Sie richtig verstehe. Die Steuerbordtragfläche wird also einfach abmontiert und dann wird sie über den Föhn weg auf die andere Seite gewuchtet und an dem linken Leitwerkträger befestigt. Ist das richtig? Ja. Die Kegelschrauben werden natürlich falschrum eingedreht. Ach, die Kegelschrauben, zum Teufel mit den Kegelschrauben. Wissen Sie, was eine Tragfläche wiegt? Nach meiner Schätzung etwas über eine Tonne. Das stimmt ungefähr. Aber wir sind nur 8 Mann. Trauen Sie sich zu, 250 Pfund heben zu können? Wir können Keile und Hebel benutzen. Es ist auch eine Winde vorhanden und ein A-Gestell kann man bauen. Also gut. Wir haben Hebel und Keile und benutzen auch eine Winde. Nur leben diese Leute von gepressten Datteln und einem kleinen Schluck Wasser ab und zu. Und in ein paar Tagen sind wir alle so weit, dass keiner mehr die Kraft hat, überhaupt irgendetwas zu tun. Der Einwand ist sehr vernünftig. Wir müssen zuerst die schwerste Arbeit tun. Die Tragfläche transportieren wir heute Nacht. Heute Nacht? Also das geht ja wohl wirklich. Ich habe Ihnen gesagt, es bestehe keine Schwierigkeit, diesen Föhn zu bauen. Und ich habe Ihnen auch gesagt, es erfordere einen hervorragenden Piloten, ihn zu fliegen. Das einzig Hervorragende an Ihnen ist Ihre Dummheit. Was, das ist ja unverschämt. Das ist ja unverschämt. Unglaubliche Kegelschrauben. Herrschaft Seiten 6. Eure Tagesordnung. Die Sättigungsbeilage zur EM. Mit 200 Gramm Fleischeinlage, garantiert. Lecker. Was Sie nicht sagen, Herr Angermeier, haben Sie es dabei? Ja, schmeckt unwandig gut. Lassen Sie mich mal probieren. Hab immer die ganzen Hosentaschen voller Fleischeinlage. Alles aufgegessen. Können Sie da vielleicht große Mengen von einkaufen? Dann könnte ich endlich wieder Laden eröffnen. Ach, gesicherte wollen, bürgerliche Existenz aufmachen. Ja, Sie wollen doch nicht etwas verkaufen, Scholli, was möchte, Angermeier vorher in seiner Hosentasche gelagert hat. Es riecht angenehm nach... Ja, wonach? Ja, wonach eigentlich? Vergärungsprozesse sind nach Weltuntergang. Da wissen Sie, dass es da zum in die Hosentaschen stecken, eignen sich die Maultaschen ganz besonders gut. Die spiegeln sich gut hin. Da kann mit man der Zeit werden es rund und dann kann man sozusagen Poschbillard damit spielen. Kann man da nicht auch noch was drin unterbringen in so Maultaschen? Ja, da passt so eine ganze Kleinfamilie Würmer hinein. Ja, Herr Angermeier, das dürfen Sie gerne tun. Das aber, ist ekelhaft. Sowas verkaufe ich nicht, Herr Finzker. Da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Das will ich Ihnen geraten haben. Das kauft haben, mir auch keiner. Naja, dann können wir uns ja wieder vertragen, wenn es nicht verkaufen will. Hallo, ihr Lieben. Oh, hallo, Gerda. Hallo. Ja, servus, Gerda. Hallo, was machst denn du da, Herr Rinner? Nett, dich mal wieder zu sehen. Macht ja gerade Sendung. Ja, wie immer. Ne? Wir sind ja hier schon seit Tagen. Wissen die Hörer ja. Ich bin ein bisschen peinlich, aber ich habe euch ein Studio mitgebracht. Och. Groß. Ja. Ach, jetzt hatten uns letztes Mal gerade die Polizisten das ist aber lieb aus von Ihnen. Hamburg eins geschenkt, aber jetzt, also wir können auch noch eins gebrauchen. Ja, es ist ein aktuelles Wortstudio von Gerda Maria Pflock. Ein Wortstudio. Vielleicht, wenn ich es mal auspacke. Ein Wortstudio, das ist doch vielleicht... Ja, pack's mal aus. Ja, Herrschaft. Das sieht ja eigenartig das aus. Das ist doch lang kein Wortstudio. Das hat doch überhaupt nichts gekostet. Das ist doch winzig klein, das passt man doch überhaupt mit rein in das Sportstudio. Das hast du doch selber gemacht, Gerda, oder? Man muss es noch einschalten. Einschalten? Ich war nicht kräftig genug. Wie machen wir das denn jetzt? Herr Angermeier, Sie sind doch der robusteste. Ja, machen Sie mal, Herr Angermeier, das wäre gut. Wenn Sie vielleicht das ist ja auch Sie mal richtig zu. Mal anlassen. Ja. Das funktioniert das wie beim Rasenmäher so ähnlich? Ich denke ja. Ja, dann ziehe ich jetzt einfach mal an der Reißleine an, gell? Ja. 1, 2, 3. Na, nun komm schon. Herrschaftszeiten! Herr Angermeier, das machen Sie schon, Herr Angermeier. Sie sind etwas enttäuscht, Herr Angermeier. Jetzt läuft's, glaube ich. Herzlich willkommen zum aktuellen Wortstudio hier auf der Wüstenwelle von Gerda Maria Pflock. Es spricht Gerda Maria Pflock. Ich heiße ganz herzlich willkommen bei mir hier im Studio den Herrn Beckenbauer, den Herrn Franz Beckenbauer. Ja, grüß Gott. Guten Abend, Herr Beckenbauer. Ja. Herr Beckenbauer, ich habe in den Skripten vorhin gefunden. Was würden Sie sagen, wenn man Sie beschuldigen würde, ein ganz unsägliches Arschloch zu sein und ganz uninteressant? Gegen 11, dann wird Moravcik, der Tscheche, vom Platz gestellt. Jetzt spielen wir in Überzahl, 11 gegen 10. Und plötzlich fängt die Mannschaft, die 70 Minuten lang gut gespielt hat und die Gegner überhaupt nicht zur Entfaltung hat kommen lassen. Das finde ich völlig verkehrt. Das macht sich genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich hätten machen müssen. Nämlich Ball halten, den Gegner jagen. Das war ein Nachmittagsspiel, wo über 50 Grad Hitze in dem Stadion hatte. Und was machen sie? Sie fangen an, Einzelaktionen. Sie laufen mit dem Ball, sie verzetteln sie gehen ins Dribbling, wo sie überhaupt nicht notwendig ist. Wenn ich nur überzahlt bin, dann versuche ich, den Gegner auszuspielen, im Ballbesitz zu bleiben und den Gegner zu jagen, müde zu spielen. Und genau das Gegenteil haben wir gemacht. Deswegen habe ich mich so geärgert, weil ich überzeugt war, dass wir eine intelligente Mannschaft besitzen, aber die letzten 20 Minuten dieser Begegnung haben sie alles andere als intelligent gespielt. Beckenbauer, das ist überhaupt nicht interessant, was Sie da erzählen, und Ihre Stimme ist auch ein bisschen langweilig. Gerda, was machst du denn da? Ich habe hier die Zuschaueruhr in der Hand. Siehst du, damit können wir die... Ach, wenn ich sie mal ankriege, jetzt ist sie an. Damit können wir die Zuhörer zählen, und wir haben hier einen massiven Schwund. Wir sind schon fast im negativen Bereich. Um Gottes Willen. Jetzt macht mal ein bisschen Dampf. Das geht nicht eben. Ich erfahre gerade, dass wir hier unseren Freunden von der Tagesordnung schaden. Sie müssen vielleicht... Ja, haben Sie nicht noch eine andere Stimme, eine Zweitstimme? Herr Beckenbauer, Sie wissen doch, ja, ich kann mal Zweitstimme meine, ist Kanzlerstimme. Ich kann mal meine Zweitstimme ausprobieren als Beckenbauer. Ja. Das ist meine Zweitstimme. Ja. Das ist es auch nicht viel besser. Grauenhaft. Nein, das können wir unmöglich. Probieren wir es doch mal. Schau mal. Wir müssen den rauswerfen. Wie war das Spiel? Wir müssen den rauswerfen. Also Gerda, der Beckenbauer. Schauen wir doch einfach mal. Ja, los, Gerda, der muss raus. Herr da müssen wir jetzt auch mal wirklich... Herr Beckenbauer, es tut mir leid. Was, ich hätte doch noch mal... zeigen. Ich hätte doch noch mal eine Drittstimme, noch mal. Das, ist ja, das wird ja immer schlimmer. Ja, nein. Vielleicht, wenn Sie bei Harald nach Spesen fragen oder auf dem Redaktionsplenum, dass Sie da mal nachfragen. Ja, auf die Tagesordnung. Das bringen Sie beim Redaktionsplenum. Sie gekommen sind, das tut mir leid. Schauen wir noch einfach noch mal. Die Tagesordnung, die Herr Beckenbauer, also noch mal schauen. Wenn Sie jetzt bitte gehen wollen. Es tut mir leid. So. Nun geh heute. Wir haben aber noch, ich habe noch einen Gast dabei. In also ich habe hier die Zuschaueruhr, es sieht ganz, ganz schlecht aus. Zuhöreruhr, ich sage immer Zuschauer. Ich denke immer, ich wäre im Fernsehen. Jetzt kannst du nur noch aufwärts gehen. Und zwar den Otto LSD-Hagel. Oh, hallo, jetzt haben wir schon eine Hörerin dazu. Ja, guten Tag. Otto, du bist auch aus dem Fußballgewerbe zufällig. Ja. Ja. Und, ich mache das schon ziemlich lange. Ja, wie ist denn das so mit dem weitergeschaltet. Du bist Trainer, oder Otto? Ja, ich habe da, also ich bin draufgekommen, dass es... das Hauptding beim Fußball halt der Raum ist. Ne? Also, der Raum. Berti Fuchs hat schon immer gesagt, man muss die Räume richtig eng machen, und ich bin da also nicht davon überzeugt. Ich glaube, auch weite Räume können es durchaus bringen. Und hört also ich mal zu, da könnt ihr was lernen. Also ich kenne da Fußballfelder in Mittelamerika, die sind so groß, da kannst du die Eckfahne nicht sehen. Ich habe hier jetzt auch drei, ohne Nebel. Drei Hörerinnen und zwei Hörer. Und das ist wegen der Erdkrümmung. Da kann man vom Anstoßkreis nicht das Tor sehen und nicht die Eckfahne. Ja, wird dann da im Auto die anderen zwei hören auch nicht richtig zu. So weit kann man ja nicht laufen. Jetzt ist gerade eine Bierrolle. Früher, wie die Erde noch eine Scheibe war, ist der Fußball ab und zu mal an der Seite einfach runtergefallen. Und da gab es dann niemanden, der Einwurf gemacht hätte. Jetzt hat wieder jemand zugeschaltet. Ja, ich verstehe ja nichts von Fußball. Also in Amerika wurden dann die Indios immer an der Seite runtergeschmissen, um den Fußball zu holen. Durchschnittlich 2,5 Hörer bisher in dieser Sendung. Es gibt aber auch ganz enge Fußballplätze, die vorne unheimlich eng und spitz zulaufend sind, dass man dort überhaupt kein Tor mehr unterbringen kann. Herr LSD-Hagel, ich habe gehört, wenn man mitten im Spiel ist, muss man manchmal hinten aufmachen und vorne den Raum verdichten. Oh, jetzt haben zwei abgeschaltet und den da bin ich unheimlich dankbar für die Frage. Ja? Muss ich aber kurz überlegen. Aha. Ja, man kann auch zum Beispiel große Löcher graben, zum Beispiel. Also ich bin ja dafür, das ist ja dumm, so ein großes Feld und in der Zeit der Wohnungsnot. Du Gerda, das geht so auch nicht weiter. Wir haben da müssen einfach mehr Häuser gebaut werden, kleine Gebäude auf dem Fußballfeld. Herr LSD, ich bin auch dafür, dass die Tore zweistöckig ausgebaut werden. Wir haben hier die Zuschaueruhr und es sieht ganz, ganz schlimm aus. Da könnte durchaus im Tor oben im Obergeschoss noch eine Familienfamilie wohnen. Blond, 1,80. Und im Anstoßkreis könnte man durchaus auch eine Sparkasse bauen. Sparkasse. Ja. Warum keine Landesgirokasse? Schön, dass Sie das sagen. Auch eine Landesgirokasse. Jetzt natürlich mal wirklich Schluss hier. Wie gesagt, der letzte Hörer, blond, korpulent, 1,80. Deutsche Bank? Ist gerade am Abschalten. Ich habe ein Konto bei der Deutschen Bank. Schluss jetzt. Wir machen jetzt. Ja, Spitze. Wir brauchen einen Beitrag. Für Leute, die blutarm sind. Natürlich, wir haben hier einen Beitrag übers Fotografieren. Der letzte Hörer, jetzt ist er schon gerade. Jetzt einen Beitrag zum Thema Fotografieren von Gerda Maria Pflock. Spricht Gerda Maria Pflock. Das stimmt überhaupt nicht. Dranbleiben. Die Familie vor der Kamera. Gruppenfotos einmal anders. Beitrag zur kostenlosen Sendung. Länge 2 Minuten 25. Ansprechpartner Monika Vater. Telefon 02234 95 453 96. Vorschlag zur Anmoderation. Silberhochzeit, Geburtstag oder Taufe. Der Wunsch nach einem Erinnerungsfoto mit der gesamten Familie ist noch immer häufigster Grund, zur Kamera zu greifen. Doch die Ergebnisse sind nicht selten ernüchternd. Die Liebsten als Salzsäulen. Für ein gelungenes Gruppenfoto muss man nicht unbedingt ein Profi sein. Ein bisschen Fantasie hilft oft schon weiter. Wir geben einige Anregungen. O-Ton, Fotograf! Onkel Alfred, geh doch noch einen Schritt nach rechts, bitte. Und jetzt alle lächeln. Auch du, Tante Maria. Sehr schön. Geräusch auslösen einer Kamera. Klick, klack. Sprecher. Wer seine ganze Familie mit Opa, Schwiegermutter und Patenkind aufs Bild bannen will, hat meist alle Hände voll zu tun. Damit sich die Mühe auch lohnt, haben wir gemeinsam mit Julia Schmidt-Klaus von der Frankfurter Pro-Foto GmbH einige Tipps zusammengetragen. Schließlich will man sich das Erinnerungsfoto auch nach Jahren noch gern ansehen. O-Ton, Fotograf! So, und jetzt nochmal das Ganze. Geräusch, wiederholtes Auslösen einer Kamera. Klick, klack! Sprecher? Tipp Nummer 1. Lassen Sie es nicht bei einer Aufnahme und wechseln Sie auch mal die Perspektive. Einen ganz ungewohnten Touch bekommt das obligatorische Gruppenfoto, wenn der Fotograf hoch oben auf einer Leiter oder einem Balkon steht und alle Gesichter sich ihm zuwenden. Und die Haustiere nicht vergessen. Ganz schön schwierig. Hund, Papagei und Katze bringen immer Leben aufs Bild. O-Ton, Fotograf! Ich komm jetzt runter. Oh, ihr seid dran. Rauf mit euch auf die Leiter. Sprecher! Auf den meisten Gruppenfotos stehen die Personen aufgereiht nach Größe wie die Orgelpfeife. Wenn man sich vor dem Fototermin die Umgebung genau anschaut und auch mal seine Familie vor dem inneren Auge Revue passieren lässt, finden sich rasch interessante Alternativen zu dieser klassischen Aufstellung. So kann zum Beispiel die ganze Großfamilie aus einem Fenster in den Garten hinausschauen oder aber über einen Bretterzaun. Die kleinen Strolche lassen grüßen. Vielleicht gibt es in der Verwandtschaft ja auch verborgene schauspielerische Ambitionen und die Beteiligten finden Spaß daran, eine berühmte Filmszene oder ein Gemälde nachzustellen. O-Ton, Fotograf! Ja, sehr schön. Vergiss nicht, Tante Maria, du bist jetzt Marilyn Monroe. Sprecher! Damit die Aufnahme einen echten Ehrenplatz im Familienalbum verdient, ist vor allem der Ideenreichtum des Fotografen gefragt. Originelle Anweisungen oder ein guter Witz bringen die Beteiligten zum Lachen und die Runde auf. Denn am besten wird eine Aufnahme, wenn alle Spaß dran haben und nicht nur steif in die Linse schauen. Kuckuck, kuckuck. Noch ein Tipp zum Schluss. Vergessen Sie den Fotografen nicht, schließlich gehört er mit zur Familie. Mit dem Selbstauslöser der Kamera ist auch das kein Problem. Wichtig ist nur, dass ihm die Gruppe einen festen Platz freihält, den er nach dem Auslösen zielstrebig ansteuern kann. O-Ton, Familie! Schneller! Stell dich zwischen uns! Kommt schon! Klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klack! O-Ton, Fotograf! Geschafft! Be a man of kindness now, a man so big and strong in mind. Die Zuhöreruhr macht mich total nervös. Können wir die nicht mal abschalten? Ich glaube, es ist tatsächlich besser, wenn wir die jetzt tun mal tun wir die abschalten. Halt wirklich gut. Ja, das sieht ja macht sowieso ja nichts. Ganz mau aus hier. Wie finden Sie nichts gerade? Immer noch nicht aus. Das ist ganz schön schwierig, die auszuschalten. Können Sie mal ablesen, Herr Gesangsverein? Nein, ich sag's Ihnen, ich sag's dir lieber gar nicht, Gerda. Das gut. Führt nur zur Desillusionierung. Also, hier ist immer noch das aktuelle Wortstudio mit Gerda Maria Pflock und im Mikrofon ist Gerda Maria Pflock. Und wir haben jetzt zwei neue Studiogäste und zwar zwei kleine Gäste, zwei niedliche Kinder, zwar die Kinder von Margarete Schreine-Markers. Die heißen Lukas, hallo Lukas. Hallo. Und Christoph. Christoph, kannst du vielleicht deutlicher reden, dass die Hörer dich, und die Hörerinnen dich auch verstehen? Der Christoph kann doch gar nicht so sprechen, dass die Großen das verstehen, denn er ist erst 5 Wochen alt. Ach so. Arno Regie, können wir vielleicht einen Übersetzer kriegen für den Christoph, damit die Hörer und Hörerinnen das auch verstehen? Arno Regie? Ich krieg auch keinen Übersetzer. Ja. Gerda, das ist jetzt im Etat von 96 eigentlich ja ad hoc, dass da Übersetzerposten eingerichtet werden. Wir haben am Arbeitsamt nachgefragt und nach einer Arbeits-BBM-Stelle, aber also, könnt ihr mal gucken, vielleicht kann der Ingo ja zufällig, der ist gerade da. Ne? Ingo? Hallo, ja, ja. Kennst du vielleicht den Christoph übersetzen? Du verstehst doch das Zeug. Ja, ich glaube, das kann ich machen. Ja. Das ist nett von dir, Ingo, ja. Gut. Ja, Christoph, du bist erst 5 Wochen alt, aber trotzdem schon in der Radiosendung. Ja, Ingo? Kannst du das gerade das letzte nochmal wiederholen? Das spricht nämlich total undeutlich. Jetzt wollen wir mal sehen. Nein, das möchte ich jetzt so nicht sagen. Lukas. Also ich bin zwar erst 5 Wochen alt, aber ich habe bereits ein erfülltes Leben hinter mir bis so weit, also bis jetzt. Und das fing bereits damit an, dass infame, ruchlose Journalisten im Krankenhaus, wo ich mit meiner Mutter lag, nach meiner Geburt Zigeunerjungen gestochen haben, dass sie sich ins Krankenhaus schleichen, um heimlich Fotos von mir zu machen. Sie mal schlecht mitgenommen! Hat er infam und ruchlos gesagt? So ungefähr, ja. Also ja, das Entsprechende. Christoph, dann halt. Was heißt denn das überhaupt, den Farben ruchlos? Wie kommt es, dass Sie schon eine so umfassende Bildung aufweisen, Herr Christoph Schreine-Markers? Das ist ja wirklich erstaunlich. Was hat er gesagt, Ingo? Ich bin hochbegabt und ich habe bereits... Ja, das sieht man ihm auch an. Die Windeln sind richtig schön angezogen. Ich habe bereits im Alter von 3 Wochen auf einer hervorragenden, ausgezeichneten Privatschule die Abiturprüfung abgelegt. Mit einer guten Note. Aha. Ja, Lukas, was kannst du denn da beisteuern? Dass der Christoph immer bevorzugt wird. Ich bin schon 5 und ich kann schon so sprechen, dass alle Großen mich verstehen. Du hast aber kein Abitur, stimmt das, Lukas? Das fängt ja schon im Sandkasten an. Dass der Christoph immer, der hat jetzt seinen Bereich, lässt er mich ich nicht rein, den hat er schon abgezogen. Christoph, stimmt das? Das ist nicht wahr. Ich habe immer nur in die Ecke spielen, die du schon vollgekackt hast. Das, die infantilen Probleme meines Bruders interessieren mich überhaupt nicht. Mit 4 Wochen war ich bereits Weltmeister im Stabhochsprung. Dafür habe ich im Kindergarten schon mit der Claudia rumgespielt. Und zwar habe ich der dann an die Nase gefasst und dann ist da so was Gelbes rausgekommen. Und so kann man nämlich Kinder machen. Wir haben auch schon angefangen, das Kind daraus zu machen. Also Beine sind schon fertig, nur mit den Händen ist das ein bisschen schwierig. Die Claudia, die denkt immer, da müssten 6 Finger dran. Aber ich weiß schon, dass ein Kind nur 5 Finger an der Hand hat. Ja, da hast du recht, Lukas. Ja, mein Bruder ist noch überhaupt nicht aufgeklärt. Ich bin schon 5. Ich hingegen bereite mich gerade auf das Studium der Rechtswissenschaften in Tübingen an der Universität vor. Im Kindergarten ist es total blöd, weil nämlich die Tante Renate, die ist immer total unfreundlich zu mir. Da habe ich dir einen Negerkuss an den Rücken geworfen. Da hat sie sich umgedreht und ich habe gesagt, es ist Claudia gewesen. Ja, Lukas. Und jetzt sagt Claudia, sie will keine Kinder mehr. Lukas, bitte, ich möchte mit dem Christoph reden. Das ist total unfair. Christoph, wie wollen Sie es denn machen, wenn Sie dann an der Universität studieren? Dann werde ich zurückgedrängt. Dass Sie dann die Professoren ja wahrscheinlich gar nicht verstehen, wenn Sie dann Ihre Reden halten. Der kann sich hier immer erzählen, unheimlich toll ist und so. Ja. Und ich nicht. Was hat er gesagt, Ingo? Zunächst hat er da so einen Laut, also so ein Missfallens Laut ausgestoßen, den man schlecht ins Deutsche übersetzen kann. Ah, ja. Aber danach hat er gesagt, dass er damit rechnet, dass er in ungefähr einer Woche befickte Scheiße gesagt. Die deutsche Sprache auch richtig aussprechen kann. Ah, ja. Ich hab's genau verstanden. Und jetzt rufe ich die Kinderpolizei, weil ich hier nämlich so benachteiligt werde. Die Kinderpolizei? Ich möchte, dass sofort die Kinderpolizei kommt. Kinderpolizei, sofort kommen. Er sagt, er findet, dass sein Bruder sich sehr albern benimmt. Kinderpolizei. Tada! Schon da? Ja. Ach, hallo. Hallo. Aber wir haben unser Jingle vergessen, deswegen gehe ich jetzt nochmal und dann komme ich nochmal rein. Aber mit Jingle dann. Mit Jingle ist auch viel besser. Ja, mit Jingle geht's richtig ab. Dann zeigen wir es den Großen. Dinge tun und Sachen machen. Die Kinderpolizei! Jetzt zeigen wir es euch, Große. Kinderpolizei, rund auf! Jetzt geht's los. Jetzt kriegt es voll ab. Sei du bloß still, Christoph. Hauptfrau Jessica und Hauptfrau Babette auf die Flügel! Ja, jawohl! Hauptmann Lothar, nach vorne ins Maschinengewehr! Ich bin gleich fertig. Hauptmann Lothar, zurück in die Truppe. Lukas, Entschuldigung, Lukas. Jetzt kommt nämlich die Rache. Ja, wo ist das denn besorgt? Ich glaube, ich gehe mal lieber. Ja, tschüss. Ja, Gerda, du kannst es doch jetzt nicht. Gerda, das ist eine Unverschämtheit von dir. Du bleibst da, blöde Tante. Ja, das ist nämlich die Hauptschuldige. Die hat mir so blöde Fragen gestellt. So. Ich fessel die mal. Ja, bitte an. Ja, mit meinen Zöpfen vielleicht. Ja, das wird das. Aua! Aua! Die rennt weg, aua! Halte sie doch mal fest. Aufhalten! Erschießen! Schießen wir! Feuer frei! Hauptmann Lothar! Maschinengewehr ist Feuer! Das geht nicht, der Gurt klimmt! Oh nein! Männer! Gib mir das Ding, der ist so doof! Die Flügel Feuer frei! Flatter, flatter! Das wird doch auch nichts! Jetzt ist es schon raus! Kinder, das geht nicht. Wir müssen eine Sendung machen hier. Das geht so nicht. Ich meine, wir sind sehr kinderfreundlich hier auf der Wüstenwelle. Und ja, und ich bin die Frauenbeauftragte von der Kinderpolizei. Was? Nein, was ist kaum. Ja, noch ein Kalaschnikow vorbei. Opa, die geht gut. Ja, dann schraubt die zusammen und dann Feuer frei endlich. Ja, dass die großen Marietchen auf die Mütze kriegen. Mit Schuhe bei ihr könnt ja überhaupt nicht schießen, ihr habt ja gar keine Waffen. Und wenn ihr Peng sagt, das hilft überhaupt nicht. Dann passiert nämlich gar nichts. Passt mal, Quatsch. Das könnt ihr Peng. Im Spiel Au. Machen, aber... Au. Was ist denn da um jetzt Gottes passiert? Willen. Peng, Peng, Au. Peng, Peng, Peng. Autsch. Moment, Herr Gesangsverein, vielleicht gehen wir ins Nachbarstudio. Ganz, ganz schnell hier raus ins Nachbarstudio. Tschüss. Nix wie weg hier. So. So, jetzt kommt der Christoph dran. Was machen wir mit dem? Ich meine, ich finde ja, der muss ganz schön hart bestraft werden. Der misshandelt mich immer so. Aussetzen. In der Wüste vielleicht. Er muss auch genau wie den Schmitten in der Wüste. Den bringen wir in die Wüste. Das ist unsere neue Mission. Ohne was. Jetzt hat er mich vollgepinkelt. Was ist mit dem Maschinengewehr? Das brauchen wir doch jetzt nicht mehr. Das ist doch sowieso nur Spiel. Das ist doch alles nur Spiel. Nimm dir den Christoph mit. Der Fluch des Föhns. Der Föhn ist über der Wüste Sahara gestrandet und in zwei Teile auseinandergebrochen. Der deutsche Ingenieur Doofmann entwarf neue Pläne, um aus dem kaputten Föhn einen neuen Föhn herzustellen. Da macht der Kapitän eine Entdeckung, die der Geschichte eine dramatische Wende verleiht. Herr Doofmann, dieser Katalog, ist das die Firma, für die Sie arbeiten? Bäckerföhne, ja? Bäckerföhne, ich glaube, ich kenne die Firma. Die machen Spielzeugföhne, oder? Ein Spielzeugföhn? Das ist etwas, das zieht man auf und dann rollt es über den Boden. Ein Modellföhn ist etwas ganz anderes. Modellföhne haben erfolgreich geblasen, bevor die Gebrüder Wright ihre erste Dauerwelle hinbekommen haben. Das waren keine Spielföhne. 1855 konstruierten Hawks und Springfellow einen gummigetriebenen Föhn, der 30 Minuten blies, bevor er gegen die nächste Sendung stieß. 30 Minuten später. Der neue Föhn arbeitet zur vollsten Zufriedenheit des Ingenieurs Doofmann. Die Wüste wird weggeblasen, die Besatzung ist gerettet, alle sind zufrieden. Sagen Sie, Herr Doofmann, dieser Modellföhn, waren das 30 Minuten oder Stunden? Minuten, Mr. Towns. Minuten. So. Jetzt ist hier erstmal die Kinderpolizei gekommen. So, jetzt wird hier aufgeräumt, jetzt machen wir erstmal diese Musik aus. Und dann schießen wir diese komischen Leute aus dem Föhn da um. So, damit wir jetzt endlich den Christoph aussetzen können, denn der geht mir echt auf den Senkel. Kein Buddeln, die blasen uns den ganzen Sand weg. Der wird immer bevorzugt. Such doch mal den Föhn aus. Herr Major, wollen Sie uns nicht mal zum Schießen jetzt befehlen? Los, Feuer frei und alle umnieten. Peng, peng, peng, peng, peng, peng, peng, peng, peng, peng, peng. Schubterladehemmung, scheiße. Peng, peng, peng. So, jetzt ist hier Ruhe. Geh weg. Setz mal den Christoph aus. Wo ist Christoph überhaupt? Ist der schon vergraben? Mist, den haben wir vergessen. Doch, da ist er ja. Da ist er. Ach, er kann schon laufen, er ist alleine hinterhergekommen. Vielleicht ist er gar nicht so doof. Vielleicht können wir ihn doch aufnehmen, dass er für uns putzt oder so. So, jetzt ist mal Schluss hier. Die Sendung ist zu Ende. Würden wir auch sagen. Ja. Ihr habt uns ganz schön weh getan. Ihr könnt vielleicht nächstes Mal weitermachen. So, die heutige Sendung stand unter einem Motto, und zwar unter welchem? Wissen wir weiß es. Kinderpolizei, vielleicht einer von euch? Ich glaube, die Sättigungsbeilage zur EM. Oh nein. Die aktuelle nein. Tagesordnung vielleicht? Ja, das stimmt, das stimmt. Die aktuelle Tagesordnung, ja. Und wer hat die denn mitgemacht, die Sendung? Sollen wir aufsagen? Ja, der Reihe nach am besten. Mhm. Immer jeder, der links von ihm steht, das sieht ja, man zwar nicht. Links anfangen oder so. Ja. Oder rechts. Ja, wir oder fangen rechts. Jetzt an. Wo ist denn rechts? Ja, das sieht der Hörer jetzt. Ich weiß auch noch nicht, wo rechts ist. Das ist schwierig. Dann frag doch Christoph. Christoph sagt immer, wo der Daumen links ist. Wie lange haben wir denn noch? Es geht nicht mehr lang. Und Claudia, die zeigt ihr 6 Finger und die denkt, der Mensch hat 2 Daumen an jeder Hand. Dann sollten wir vielleicht langsam mal zur Sache kommen. Gut, dann fangen wir vielleicht links an und sagen dann nach rechts durch, wer dran war. Also, mitgemacht haben. Clemens Kieser. Lothar Heinle. Michael Ebmeier. Sonja Hoch. Kai Schreiber. Caroline Härte. Und Sven Saal. Und die sagen jetzt alle Tschüss.